Mehr wett ich nicht als 100 Taler, dass dir ein eingemachter Prahler, der alles, was dir sieht, verpackt. Mehr wett ich nicht als 100 Taler, dass dir ein eingemachter Prahler, der alles, was ihr sieht, verpacht. Doch leg ich 1000 gegen 100, dass dir nicht den Kompass verdacht, dir über alles ich verwundert. Doch leg ich 1000 gegen 100, dass dir nicht den Kompass verdacht.